es tut mir so leid, ich verzeihe mir und danke, ich liebe mich. Es tut mir so leid, ich verzeihe mir und danke, ich liebe mich. Verzeih mir und danke, ich liebe mich. Oh, es tut mir so leid, ich verzeih mir und danke, ich liebe mich. Verzeih mir und danke, ich liebe mich. Oh, oh, oh. Es tut mir so leid, ich verzeihe mir und danke, ich liebe mich. Verzeihe mir und danke, ich liebe mich. Oh, oh, oh, oh. Es tut mir so leid, ich verzeihe mir und danke, ich liebe mich. Es tut mir so leid, ich verzeihe dir und danke, ich liebe dich. Oh, es tut mir so leid, ich verzeihe dir und danke, ich liebe dich. Oh, Es tut mir so leid, ich verzeihe dir und danke. Ich liebe dich. Es tut mir so leid, ich verzeihe dir und danke, ich liebe dich.